21.30 Uhr. Hier ist RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren, wir bringen Ihnen Nachrichten. Die von der Sowjetunion gebilligten Willkürmaßnahmen der Zonenbehörden an den Grenzen West-Berlins sind seit heute Gegenstand intensiver Beratungen der westlichen Großmächte. Der Ständige Rat der Nordatlantischen Verteidigungsgemeinschaft hat sich in einer Sonderverhandlung mit der Berlin-Krise beschäftigt. Damit ist, wie politische Beobachter in Paris betonten, die NATO-Organisation nunmehr permanent in die neueste Berliner Entwicklung eingeschaltet. In Washington hatte Präsident Kennedy ein Gespräch mit Außenminister Rusk und dem gegenwärtig zur Berichterstattung in den USA weilenden Moskauer Botschafter Thompson. Die diplomatischen Vertreter Großbritanniens, Frankreichs und der Bundesrepublik sind zu Unterredungen in das Außenministerium gebeten worden. Die Vier-Mächte-Arbeitsgruppe, die sich ständig mit dem Deutschland- und Berlin-Problem beschäftigt, wird ebenfalls demnächst eine Sonderberatung abhalten. Ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums hat als erste offizielle Antwort der Westmächte auf den Rechtsbruch in Berlin die Überreichung formeller Protestnoten an die sowjetischen Behörden im Ostsektor der angekündigt. Die Reaktion der Westmächte, so betonte heute ein Sprecher des Auswärtigen Amtes, der gleichzeitig über ständige Konsultationen zwischen Bonn und den drei Westmächten berichtete, wird sich nicht nur auf papierne Proteste beschränken. Er wolle nur so viel sagen, dass die einzelnen Antwortmaßnahmen des Westens Zug um Zug dem Charakter des Vorgehens der Sowjetzonenmachthaber entsprechen würden. Das Bundesaußenministerium will auch, wie der Sprecher weiter mitteilte, eine umfassende Aufklärungsaktion der Bundesregierung in der ganzen Welt durchführen. Alle Staaten, mit denen Bonn diplomatische Beziehungen unterhält, sollen eingehend über die Gewaltmaßnahmen und Rechtsbrüche informiert werden. Nach Ansicht der Bundesregierung ist das Vorgehen Pankows unter Rückendeckung der Ostblockstaaten auch als Testversuch dafür zu werten, wie die Welt darauf reagiert. Weiter gibt es nach Ansicht der Bundesregierung einen Vorgeschmack darauf, was sich der Osten unter einer sogenannten freien Stadt vorstellt. Pankows Schritte nehmen wieder einmal einseitig vorweg, worüber Moskau eigentlich erst gemeinsam mit den Westmächten verhandeln wollte. Der Sprecher des Auswärtigen Amtes erinnerte an die verletzten Berlin-Vereinbarungen vom September 1944 und vom Juni 1949, und bezeichnete als weiteren Bruch der Vier-Mächte-Abmachungen die Zusammenziehung der sowjetzonalen Streitkräfte auf Berliner Boden. Die Bundesregierung wird morgen früh 10 Uhr zu einer Sondersitzung zusammentreten, auf der Minister Lemmer Einzelheiten über die Lage in Berlin berichten will. Heute Vormittag sprach Bundesaußenminister von Brentano ausführlich mit den Botschaftern der drei Westmächte. Anschließend berichtete er dem Bundeskanzler. Sowjetbotschafter Smirnov hat den Kanzler heute Nachmittag um eine Unterredung gebeten. Der Termin des Zusammentreffens wird voraussichtlich erst morgen in der Kabinettssitzung festgelegt. In Korrespondentenberichten aus Bonn heißt es, Smirnov sei von dem sowjetischen Ministerpräsidenten Chruschtschow angewiesen worden, diese Unterredung mit dem Kanzler möglichst kurzfristig zu erreichen. Smirnov war erst am Wochenende von einem 10-tägigen Aufenthalt in Moskau zurückgekehrt. In Bonn wird es für wahrscheinlich gehalten, dass er dem Kanzler eine Botschaft Chruschtschows übermitteln will. In den heutigen Abendstunden fand eine Zusammenkunft sämtlicher Fraktionsvorsitzenden des Bundestages mit dem Parlamentspräsidenten statt. Der Senat von Berlin hat die Bevölkerung der Stadt heute ebenfalls zur Ruhe und Besonnenheit aufgerufen. Er appelliert an die Bürger, auf Westberliner Gebiet in der Nähe der Sektorengrenzen keine Demonstrationen abzuhalten. Aus Sicherheitsgründen wurde die Polizei angewiesen, Menschenansammlungen in der Nähe der Grenze zu zerstreuen. Die Sowjetzonenbehörden haben gegen 14 Uhr die Schließung des Brandenburger Tors als Grenzübergang angeordnet und dort weitere starke Einheiten der Volkspolizei sowie der Zonenarmee mit Panzerspähwagen zusammengezogen. Die Schließung dieses Überganges soll vorübergehend sein. Sie wurden mit der Behauptung begründet, das geschehe zum Schutz vor Provokationen. Weiter ordnete das Zoneninnenministerium an, die an der Grenze stationierten Einheiten sollten Angriffe auf sie mit Gegenmaßnahmen beantworten. Die Bürger Westberlins sollten sich im Interesse ihrer eigenen Sicherheit den Volkspolizeieinheiten nicht mehr nähern als bis auf 100 Meter, erklärten die Zonenbehörden. SED-Chef und Staatsratsvorsitzender Walter Ulbricht inspizierte heute die Sperren an den Sektorengrenzen. Er besichtigte vor allem die Einheiten am Potsdamer Platz. An der Grenze zwischen dem französischen Sektor und Ost-Berlin, an der Bornholmer Straße, hat die Zonenarmee mehrere schwere Panzer in unmittelbarer Nähe der Grenzlinie aufgefahren. Auch aus dem Lustgarten werden Zusammenziehungen von schweren Panzern gemeldet. Weitere Konzentrationen von Zonensoldaten und Panzerfahrzeugen wurden im Regierungsviertel in der Leipziger Straße festgestellt. Der Berufsverkehr zwischen den Zonenrandgebieten und dem Ostsektor war heute infolge der Einstellung des S-Bahn-Verkehrs nach West-Berlin erheblich gestört. Inzwischen hat die Zonengrenzpolizei auch die Durchfahrt von sowjetzonalen Lastkähnen durch West-Berliner Gewässer verboten. An den Zonenwasserübergängen bei Potsdam, in Hennigsdorf und Mühlendammschleuse wurden die Boote der Zonengrenzpolizei verstärkt. Die Ufer werden von Fußstreifen der Polizei bewacht. Der Berliner Senat hat heute über die Frage von Gegenmaßnahmen gegen die sowjetzonalen Willküraktionen diskutiert, soweit sie das Gebiet West-Berlins betreffen. Gesprächsthemen waren unter anderem die Tätigkeit der SED-Büros in West-Berlin, die Betriebshoheit der Zoneneisenbahn innerhalb der Westsektoren und das Verhalten gegenüber Grenzgängern aus West-Berlin, die im Ostsektor arbeiten. Den drei westlichen Stadtkommandanten wurden die Ansichten und Wünsche des Senats eingehend dargelegt, berichtete ein Sprecher. Er betonte jedoch nachdrücklich, dass sämtliche möglichen Maßnahmen auf diesem Gebiet in die Zuständigkeit der westlichen Schutzmächte Berlins fallen. In einer Westberliner Druckerei haben die Arbeiter heute durchgesetzt, dass die für Westberlin herausgegebene SED-Zeitung Wahrheit ihr Erscheinen einstellen muss. Die Druckereiarbeiter weigerten sich noch weiterhin, für das kommunistische Blatt tätig zu sein. Der Telefonverkehr zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin auf der einen und der Sowjetzone auf der anderen Seite ist heute von den Zonenbehörden unterbrochen worden. Das gleiche gilt für den Fernschreibverkehr zwischen dem Bundesgebiet und der Sowjetzone. Dagegen verläuft nach einer Mitteilung der Landespostdirektion Berlin der gesamte übrige Postverkehr sowie der Telegrammverkehr mit der Zone und Ost-Berlin normal. Die Fernmeldeverbindungen zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin sind von den Maßnahmen ebenfalls nicht betroffen. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Willi Richter, der heute Abend in West-Berlin eingetroffen ist, hat in einer Rundfunkansprache über die Sender der Bundesrepublik eine freie Volksabstimmung in ganz Deutschland einschließlich Berlins gefordert. Der DGB erwarte, sagte Richter, dass die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik sich angesichts der kommunistischen Willkürmaßnahmen geschlossen für die Freiheit Berlins und der Sowjetzone, für das Selbstbestimmungsrecht und eine Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit einsetze. Alle Bürger der Bundesrepublik sind vom Deutschen Gewerkschaftsbund für morgen 11 Uhr zu einer zweiminütigen Arbeits- und Verkehrsruhe aufgerufen worden, mit der vor der Weltöffentlichkeit der schärfste Protest des deutschen Volkes gegen den unmenschlichen Terror der Machthaber in Ost-Berlin und der Sowjetzone bekundet werden soll. Dem Aufruf haben sich die christlichen Gewerkschaften angeschlossen. In West-Berlin war bereits heute von 14 Uhr bis 14.15 Uhr mit einer Arbeits- und Verkehrsruhe entsprechend einem Aufruf des DGB-Landesverbandes gegen die Abschnürungsmaßnahmen der Zonenmachthaber protestiert worden. Das Kuratorium Unteilbares Deutschland forderte heute mit den Bundestagswahlen am 17. September eine Volksabstimmung im freien Teil Deutschlands über die Wiedervereinigung zu verbinden. Die von Bundespräsident Lübcke und Bundeskanzler Adenauer schon in der vergangenen Woche vorgeschlagene Abstimmung dulde keinen Aufschub mehr, erklärte das Kuratorium. Die Beantwortung der Frage, ob das deutsche Volk die Einheit oder die Teilung Deutschlands haben wolle, werde dem kommunistischen Lager eine überwältigende Niederlage zufügen. Die Berliner Wechselstuben kaufen am Dienstag unverändert 510 Ostmark für 100 Westmark und verkaufen 100 Ostmark für 20 Mark 82 West. Der Ankauf von Ostmark erfolgt im Rahmen der Verwertungsmöglichkeit. Der Wetterbericht. Von Rias Berlin hörten Sie Nachrichten, gesprochen von Götz Klaren. Die nächste Nachrichtensendung über Rias 1 bringen wir um 23 Uhr. Es ist jetzt 21 Uhr 45. Und heute? Die Welt blickt auf Berlin. Über die internationalen Reaktionen auf die rechtswidrigen Sperrmaßnahmen des Zonenregimes berichten unsere Korrespondenten. Zunächst Georg Siegert aus Washington. Präsident Kennedy hatte am Nachmittag eine längere Unterredung mit Außenminister Rusk, nachdem er vorher eine Besprechung mit dem amerikanischen Botschafter in Moskau, Llewellyn Thompson, hatte. Gegenstand dieser und anderer Besprechungen in Washington war selbstverständlich die Krise in Berlin. Die ursprünglich für Mittwoch angesetzte Sitzung der permanenten interalliierten Berlin-Kommission fand bereits heute statt. Auf der Tagesordnung standen die nächsten von den Alliierten zu ergreifenden Maßnahmen. Bekanntlich hat auch heute eine Tagung des NATO-Rates in Paris stattgefunden. Die Vertreter der 15 alliierten Mächte bezeichneten die Aktion des Ulbricht-Regimes als illegal und erklärten, dass sie die Situation in Berlin mit äußerster Wachsamkeit verfolgen. Hier in Washington erklärte ein Sprecher des Außenministeriums, dass die amerikanische Regierung sich den Mahnungen Bundeskanzler Adenauers und Bürgermeister Brandts anschließt und die Bevölkerung der Zone und des Sektors auffordert, sich nicht provozieren zu lassen und Ruhe zu bewahren. Es liegen auch bereits mehrere Äußerungen prominenter amerikanischer Parlamentarier zur neuen Lage in Berlin vor. Senator William Fulbright, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Senats, bezeichnete die Abriegelung der Sektorengrenze als eine Verletzung internationaler Abkommen. Der Führer der demokratischen Majorität im Senat, Mike Mansfield, bemerkte, man könne die Situation sehr wohl als explosiv bezeichnen. Amerika müsse bereit sein, jede Aktion zu unterstützen, die Präsident Kennedy für angebracht halte. Der republikanische Senator Stiles Bridges bezeichnete die kommunistische Aktion in Berlin als einen Verzweiflungsschritt der Russen, um den Strom der Flüchtlinge aufzuhalten. Und ein anderer republikanischer Senator, Burke Hickenlooper, meinte, aufgeregte und unüberlegte Demonstrationen von beiden Seiten könnten nur zu neuen Schwierigkeiten führen. Charakteristisch für die Haltung der amerikanischen Presse sind die folgenden Auszüge aus dem führenden Leitartikel des Washington Evening Star, aus einem Leitartikel, der in dieser Form in Dutzenden Blättern hätte erscheinen können. Die Washingtoner Zeitung schreibt unter dem Titel »Gefährliche Krise in Berlin«: Die Chruschtschows und die Ulbrichts können sich Demütigung und offenen Widerstand nicht auf die Dauer leisten. Ihre Truppen, ihre Grenzwachen und ihr Stacheldraht können die Flucht unbewaffneter Menschen verhindern. Aber die Wut und die Ohnmacht der Kommunisten werden nur noch durch die Erkenntnis verschärft, dass es einen menschlichen Geist gibt, den sie nicht unterdrücken können. Von Washington nach London. Aus der britischen Hauptstadt meldet sich John Reynolds. Empörung und Besorgnis. Mit diesen beiden Worten kann man die Reaktion hier in London auf die Sperrung der Sektorengrenzen in Berlin zusammenfassen. Empörung über diese neueste und bisher schwerste Verletzung des Vier-Mächte-Abkommens über Berlin und Besorgnis über die unheilvollen Auswirkungen, die dieses Vorgehen der kommunistischen Machthaber haben muss auf die vorsichtigen Versuche, zu einer friedlichen Beilegung der sogenannten Berlin-Krise zu kommen. Die Zeitungen berichten über die Vorgänge in Berlin in großer Aufbahrung und in aller Ausführlichkeit. Sie haben fast alle die Zahl ihrer Korrespondenten in Berlin noch vermehrt und bringen auch zahlreiche Bilder. In Ihren Kommentaren treffen Sie vielfach die bittere Feststellung, jetzt müsse es auch dem Uneingeweihten klar geworden sein, dass es sich in Wahrheit gar nicht um eine Berlin-Krise handle, sondern um eine Krise des Regimes in Pankow. Denn mit diesen neuen Gewaltmaßnahmen habe das Regime auch nach außen hin seinen Bankrott erklärt. Eine andere Zeitung, der sehr zurückhaltende und gemäßigte Daily Telegraph, schrieb heute früh, wenn die Kommunisten schon gezwungen sind, in dem von ihnen beherrschten Teil Berlins solche Zwangsmaßnahmen durchzuführen, wie werden sie sich da erst verhalten gegenüber einer sogenannten entmilitarisierten freien Stadt, die sie ständig fordern?